Agent Leo Tyra Eden, Tyra Belt Chassidim von New York, du hat hier in Friedman von Jerusalem. Ich bin jetzt in Amerika, in ich habe schliche Zuruz und mein Chirunzan. In ich viel, also ich darf es übergeben für Enk, Belt Chassidim, der schliche Zuruz und mein Chirunzan hat mir geschickt. Bescheid, wenn ich bin herausgefahren von Amerika, ist mein Belt kann Amerika. Bin ich gewesen in Tels, das ging vor zwei Wochen Dienstag, Parshas Boy. Bin ich gewesen in Tels, noch in Davonen, was mir darüber angenehm, noch einmal gesegnet, also ich fuhr kein Amerika. Und der Ruf umgeben, und der Ruf fragt mir, wie heißt die neue Gegend, Leben Borepark, hab ich gesucht Staten Island, ich hab gewusst von dem. Und der Ruf gesucht, von was geht man nicht darüber dort wohnen? Man hat schon alles gerät, von was geht nicht in Gelad dort darüber wohnen? Und der Ruf hat kaum ein Problem übergehasert, haben wir so wohnen dort als Stiebel, in Gelad soll dort darüber gehen wohnen. Ich verstehe es, ich gehe nicht, ich hab später bis gesucht, ich hab unermassbar sein, warum sie mich umsehen, wo sie das Borepark, in Favus, in der Herren, dahin, aber darum hat es nicht gelost, und gehalten mir einfragen, noch einmal und noch einmal, Favus, geht mir nicht darüber dort wohnen. Bis gesucht, ich habe übergeben, von dem Mäulem, aber darum, damals hat darum, weil ich verstanden, dass ich bei mir Kabel gemacht, verstanden, dass ich schliche es, und schön darum hat sich gesegnet. Ich halte, dass mir redet von einer neuen Gegend, wo darum sie mich umsehen, ist es teuer bei ihm, ist es wichtig, in der Ruf steht hinter dem, ist jeder eine Erfahrung macht der Cheshben, sie kauft mal Tiere für sich oder für seine Kinder, ich fahre jede Achlute, macht der Mensch verschiedene Cheshbeunis, in Geldsachen, in Wert, wo sie nunt, in wo sie wart, aber ins Welt der Cheshben haben wir noch ein Cheshben, wo es halt der Ruf zu meinem Chumsan. Und der Ruf zu meinem Chumsan steht, in Trappt, in Halt, an dieser Sache, wo sie es kennen, sagen, geht für ihn, sie heimisch ihn gelad, von Belze Chassidim in New York zu öffnen, an neue Belze Winkel. Es ist noch ein Cheshben, was jeder eine darf es herannehmen in seiner Cheshbuin. Es ist der erste Cheshben, was mit ihm. Jeder eine kennt die Gemurre. Arbu im Yom, koitim in Ziris Avlad, im Emachis in Himmel, Bas Ploini le Ploini, im Bayis Ploini le Ploini, in Sude Ploini. 40 Tage für ein Mensch wird beschaffen, rief mir schon aus in Himmel, welche Stiebe da oben. Es ist beschadet, dass du ein Chruz in Himmel, es kann gut sein, jeder eine darf trachten, und noch einmal machen, was ich erhöhst, mein Nefisch, sie hören, wo der Rufsum erhöhm sein, bet, und schreit, und sucht, als jeder, belze Chusse, darf es heran, wenn es an der Cheshbonis. Und wir schießen dem, was sind sie, mit keinem sein, dem Kechoyla, scher Yericho, el Avade, in Avade, nicht bei dem Verein, kol Aishies, kol Abruches, kol Anaches.